Расскажите, как ведьма заколдовала монаха и девушку. Die Sage vom Gänseschnabel und dem Mönch. Viele Jahrhunderte lang gab es am nördlichen Ortsrand von Ilfeld ein Kloster. Die dort lebenden Mönche mussten sich an strenge Regeln halten und durften das Klostergelände nicht eigenmächtig verlassen. An der Klostermauer ging täglich ein junges Mädchen mit einer Schar Gänse vorbei. Es hatte langes blondes Haar, war aber sehr arm. Als Waisenkind musste es für seinen Lebensunterhalt die Gänse fremder Leute hüten. Ein Mönch beobachtete dies lange Zeit und überlegte, wie er dem im ganzen Ort als Gänseliesel bekannten Mädchen helfen könnte. Eines Tages folgte er ihr und den Gänsen trotz Verbot in den Wald. Das Gänseliesel freute sich, dass es jemanden gab, der sich um sie bemühte. Beide verliebten sich ineinander und trafen sich von nun an täglich heimlich im Wald. Nun geschah es aber an einem unglückseligen Tag, dass der Mönch am Hang des Bäretales stand und seinem Gänseliesel auf der gegenüberliegenden Seite zuwinkte. Da schlich sich eine böse Hexe an ihn heran. Die Hexe verzauberte den Mönch mit lautem Getöse in eine Steinsäule. Als dies das Gänseliesel bemerkte, begann sie bitterlich zu weinen. Daraufhin verwandelte die Hexe auch sie in einen Felsen, welcher fortan Gänseschnabel genannt wurde. Noch heute stehen sich die beiden Liebenden am Ausgang des Bäretales gegenüber und können sich doch nicht erreichen. Durch das tief in das Gebirge eingeschnittene Flusstal getrennt, warten sie auf die Erlösung von dem bösen Zauber.